Willkommen zurück. Heute müssen wir mal über unseren Bundesinnenminister, seine Wortwahl und die Medien sprechen. Das kann allerdings heute etwas länger dauern, also schnappt euch einen Kaffee und wir fangen am Anfang an. In Berlin fiel nach einem Anschlag auf das Stromnetz der Strom über Tage aus. Wie Menschen auf die Idee kommen könnten, an einer Stelle zuzuschlagen, die offen bekannt war, weil es vor kurzem mutmaßlich im Auftrag einer anderen Nation nach genau solchen Schwachstellen gefragt wurde. Aber lassen wir das. Es gibt auf alle Fälle ein Bekennerschreiben einer Terrorgruppe und ein Bekennerschreiben der gleichnamigen Terrorgruppe, das sich vom Bekennerschreiben der Terrorgruppe distanziert und so weiter und so fort. Also das Übliche und der Grund, weswegen wir dringend ein Bundesregister für Terrorgruppen brauchen. Aber auch das jetzt nur am Rande. Steigen wir mal so richtig ein. Spannend ist nämlich die Reaktion unseres Bundesinnenministers, die unter anderem dokumentiert ist auf tagesschau.de, was allerdings nicht die Urquelle ist. Aber gut, dort heißt es: Nach dem Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt den Kurs gegen Linksextremisten und radikale Klimaaktivisten verschärfen. Und dann zitieren sie ihn direkt danach: Wir schlagen zurück und überlassen den Linksextremisten und Klimaextremisten nicht das Feld. Mehr Personal, mehr digitale Befugnisse und härtere Infrastrukturgesetze. Sicherheit hat oberste Priorität, sagte der CSU-Politiker der Bild am Sonntag. Das ist auf mehreren Ebenen bemerkenswert. Also rollen wir das Feld doch mal von hinten auf. Ich hatte nämlich eigentlich angenommen, der rechtskonservative Bundesinnenminister hat mit Amtsantritt sofort die Überwachung aller im Februar 2025 in 551 Fragen erfragten NGOs, also NGOs, die sich um die freiheitlich-demokratische Grundordnung bemühen, angeordnet. Sowie natürlich alle linken Terrorgruppen unter Generalverdacht gestellt und die Überwachung erhöht. Hat er scheinbar nicht. Das ist grob fahrlässig, wenn man bedenkt, dass er und seine Partei doch ständig auf die Gefahr von links oder eben Omas, die nicht still daheim sitzen wollen, hinweisen. Aber was will er nun? Mehr Personal. In Zeiten des Fachkräftemangels. Okay. Wenn Donald Trump fertig ist mit seinem Staatsumbau, könnte er da vielleicht in den USA Fachkräfte anwerben? Also so als Gedanke? Sondern nicht? Okay, weniger Polizisten an den Außengrenzen wäre auch dort eine Lösung. Ist auch keine Idee? Dann wird es schwer, da auf die Schnelle neue Leute zu finden. Aber er will auch noch mehr. Er will ja mehr digitale Befugnisse. Was auch immer die in diesem Fall gebracht hätten. Die Schwachstelle war bekannt. Es wurde schließlich vor kurzem danach gefragt. Und er will härtere Gesetze. Das klingt natürlich immer nach einer wunderbaren Maßnahme. Also wenn man die Täter dingfest machen kann. Was man bisher, soweit ich weiß, nicht hat. Aber so ein Jahr mehr Gefängnis oder 2 Jahre mehr Gefängnis, das wird sicher jeden Terroristen davon abhalten, einen Anschlag zu begehen. Härtere Korruptionsgesetze für Politiker verhindern ja auch, dass es weniger Korruption... Okay, das ist ein schlechter Vergleich, oder? Okay, aber schauen wir doch mal uns das Feindbild an. Gegen wen will er denn nun zurückschlagen? Er sagt, Linksextremisten und Klimaextremisten. Nachdem Friedrich Merz bereits im Februar 2025 die Politik für linke und grüne Spinner als beendet erklärt hat, ist es ja nur konsequent, dass auch der Bundesinnenminister in seiner Kampfansage möglichst diese Doppelung erwähnt. Und er sagt Linksextremisten und Klimaextremisten. Sowas findet man normalerweise in einem einzigen Adjektiv zusammen. Oder fügt man zusammen, nämlich linksgrün versifft. Also es ist schon eine große Mühe, dass er Linksextremisten und Klimaextremisten sagt. Aber damit hat er auch ein bisschen mehr Raum in den Medien. Liest man allerdings den Satz davor, muss man sich fast schon wieder wundern. Denn aus Linksextremisten macht man dort nicht anderes als Linksextremisten. aus Klimaextremisten allerdings werden dort radikale Klimaaktivisten. Hier hat also entweder die alte Redakteursschule befohlen, dass man die Extremistendopplung gefälligst vermeidet und an zweiter Stelle dann umwandelt, so wie man Berlin nicht immer Berlin schreibt, sondern auch mal die Bundeshauptstadt oder die Korruptionshauptstadt oder sowas. Oder man wollte hier bewusst eine weitreichendere Interpretation liefern. Also in Bayern würde man vermutlich zum Beispiel schon mal sagen, so radikaler Klimaaktivist ist, wenn man zum Weißbier und zur Brezen die Weißwurst lieber als vegane Variante hätte. Wie auch immer die dann heißt, denn Wurst darf es ja nicht mehr heißen. Man darf es ja nicht mehr sagen. Und das Bier ist bei einem radikalen Klimaaktivisten dann auch natürlich selbstverständlich alkoholfrei. Man hätte allerdings die radikalen Klimaaktivisten und Linksextremisten im Satz davor gar nicht erwähnen müssen. Der Satz hätte nämlich ganz ohne das gegen Linksextremisten und radikale Klimaaktivisten funktioniert. Der Bundesinnenminister möchte den Kurs verschärfen. Gegen wen? Verrät sein Zitat. Eine Zeile später. Wer nun seinen Luhmann gelesen hat und verstanden hat, der weiß, dass das Mediensystem eng gekoppelt ist an das Politiksystem und Begriffe nicht nur einfach wiedergibt, sondern in bestimmte Kontexte setzt. Das heißt, es werden bestimmte Aspekte hervorgehoben, wie politische Maßnahmen oder eben Feindbilder. Dadurch werden Begriffe in den Medien zu Schlüsselthemen, die bestimmte Narrative stützen und bestimmte Sichtweisen prägen. Medien formen durch ihre Auswahl und Gewichtung von Begriffen eine bestimmte gesellschaftliche Wahrnehmung. Eine elegante Doppelung mit zusätzlichem Interpretationsspielraum, die man in mediensystemischer Kodierung aber eigentlich lieber als Nichtinformation gehabt hätte, anstatt als Information. Tja. Vor allem hätte man das nicht in allen Medien gebraucht, denn sucht man den gesamten Absatz mal, hat das vermutlich jeder bei jedem fleißig abgeschrieben und gar nicht weiter darüber nachgedacht, was er da von der ursprünglichen Quelle abschreibt. Naja, Terror macht schließlich Angst. Angst isst Seele auf und erst kommt das Fressen und dann die Moral. Naja, ihr wisst schon. Falls euch diese Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, gefallen oder diese Folge jeweils gefällt, würde ich mich auf YouTube über einen Daumen hoch freuen und natürlich über ein Abo. Auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr das hört, würde ich mich über eine gute Bewertung oder eine Weiterempfehlung freuen. Ich versuche das hier einmal die Woche etwas gründlicher zu machen als eine tägliche politische Schnappatmung. Also nicht wundern, wenn manche Themen nicht vorkommen. Ich versuche etwas selektiver, etwas gründlicher ranzugehen. Gibt genügend Schnappatmung im ganzen Internet. Wenn euch ein Thema mal fehlt, das man länger als ein Schlagzeilen-Update behandeln kann, also das auch mal 2 oder 3 Wochen trägt, würde ich mich über Themenhinweise freuen, die ich möglicherweise verpasst habe. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.